du doch jetzt nicht so Sachen, wie wir aussehen. Ich meine, der Mond fällt uns auf den Kopf und ihr müsst uns jetzt helfen. Ach, dann bist du hässlich. Aber total geil.